Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Piratenfraktion beantragt Gebärdendolmetscher im Plenum. Wenn am Freitag der Landtag über die Unterstützung von gehörlosen Eltern debattiert, wird voraussichtlich ein Gebärdendolmetscher die Reden der Fraktion übersetzen. Auf Initiative der Piratenfraktion prüft das Präsidium diese Möglichkeit. Der Antrag Elternassistenz für gehörlose Eltern durch Kostenübernahme für Gebärdendolmetscher fordert die Landesregierung auf, die Kostenübernahme für Gebärdendolmetscher so auszuweiten, dass Eltern mit Hör- oder Sprachbehinderung die Interessen ihrer Kinder beispielsweise bei Elternabenden in Schulen und Kindertagesstätte, Behördengänge oder Arzt- und Therapeutengespräche ohne Einschränkung vertreten können. Uns ist es sehr wichtig, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, den politischen Entstehungsprozess dieser für sie sehr wichtigen Regelung nachvollziehen zu können, erklärt Thorsten Sommer, Mitglied im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Teilhabe und Inklusion gehören zu den Fundamenten der Piratenpolitik. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.